NDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freitagnacht heute, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Angelika und Angelika ist 54. Guten Morgen, Angelika. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Angelika, um was geht's bei dir? Oh, also ich muss erst mal sagen, ich bin so aufgeregt, ich zitter richtig. Ach du Armes. Ja, wirklich. Mann. Also ich habe ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass ich heute durchkomme, direkt beim ersten Mal. Mal durchatmen. Oh, ja, okay. So. Ja. Überschrift. Überschrift. Kindesmisshandlung, sexueller Missbrauch, das volle Programm. Oh je. Genau, und das heißt, du bist selbst betroffen gewesen als Kind? Ja, ich und meine Geschwister. Ja. Also ich habe 4 Brüder. Ja. Und ich war das einzige Mädchen oder bin das einzige Mädchen. Und ich bin sexuell missbraucht worden von meinem Vater. Mhm. Und die Brüder auch? Bitte? Und die Brüder auch? Nein, die Brüder sind von meinem Vater nicht sexuell missbraucht worden. Ich weiß wohl, dass da irgendwie mit meiner Stiefmutter mal irgendwas gelaufen ist zwischen meinen Brüdern, aber da waren die schon älter. Mhm. Und mein sexueller Missbrauch, der hat schon stattgefunden, wo ich mich erinnern kann, wo ich 5 war. Mhm. Und da lebten meine Eltern schon so gerade in einer Trennung. Mhm. Mein Vater hatte eine Frau kennengelernt und hat auch nur mich mitgenommen zu der neuen Frau, was meine Mutter dann irgendwie auch eifersüchtig gemacht hat. Und also es war eigentlich ganz schrecklich, weil ich überhaupt keinen Schutz bekommen habe, auch von meiner Mutter nicht, ja. Ich bin also zu meiner Mutter gegangen und habe schon ganz früh gesagt, oh Mami, ich habe so Angst, der Papi macht mir so komische Sachen. Mhm. Und meine Mutter war aber einfach nur beleidigt, weil ich war eben halt so der Liebling von meinem Vater. Und weil er mich zu der neuen Frau mitgenommen hat, war sie einfach sauer auch auf mich. Die hat mir gar nicht zugehört. Was ja schon sehr schlimm ist, dass sie sauer auf dich war. Absolut. Du konntest ja als Kind nun gar nichts dafür. Du hast gesagt, mit 5 Jahren fing es an. Und wie lange hielt es dann an? Bis zum 12. Lebensjahr. Bis zum 12. Lebensjahr. Und einher ging auch Gewalt. Bitte? Einher ging auch noch körperliche Gewalt. Ja, also im höchsten Maße. Was heißt das? Im höchsten Maße. Also richtig, also meine Brüder zum Beispiel, die haben also sehr viel Schläge bekommen. Einer meiner Brüder hatte eine gebrochene Nase oder mal einen gebrochenen Arm. Und es war also auch überall bekannt, ob Nachbarn, Lehrer, also alle wussten im Grunde Bescheid. Und wie ich schon gerade deinem Kollegen erzählt habe, also wir sind dann, als ich 9 war und mein jüngster Bruder 6, ist er eingeschult worden. Mhm. Da hat sich eben halt ergeben, dass sie ihn so stark misshandelt haben bei den Hausaufgaben, dass wir Kinder uns zusammengeschlossen haben, gesagt haben, so geht's nicht weiter. Also ich muss sagen, mein älterer Bruder war die treibende Kraft und hat gesagt, so, wir gehen heute Nacht zur Polizei. Mhm. Das habt ihr gemacht? Das habt ihr gemacht? Wir haben es gemacht. Ja. Wir haben gewartet, bis die vorm Fernseher saßen und dachten, wir liegen alle im Bett. Ja. Haben wir uns mit Schlafanzügen aus dem Haus geschlichen und sind tatsächlich zur Polizei gelaufen. Hat man euch ernst genommen? Nein. Nein? Also ich kann dir sagen, es war der Hammer. Wir sind also dahin gekommen, der Polizist hat alles aufgenommen, also was unsere Aussagen. Er hat Fotos von meinem jüngsten Bruder gemacht und also der hat uns ernst genommen, ne? Der Polizist schon. Mhm. Dann hat er beim Jugendamt angerufen und der Anruf, der ist irgendwie, den habe ich noch so wortwörtlich in meinem Kopf heute noch. Ja, ich bin 54, hallo? Mhm. Und zwar hat er zu der Frau vom Jugendamt gesagt, Frau sowieso, hier sitzen 4 Kinder auf der Wache und das jüngste Kind von denen ist so dermaßen misshandelt worden. Selbst wenn mein Sohn der schlimmste Verbrecher wäre, dann würde ich den nicht so zurichten. Mhm. Also es sagt ja alles. Das sagt alles, ja. Und dann ist die Dame vom Jugendamt aufgetaucht, hat das alles so ein bisschen geredet und so weiter. Und hat den Hörer genommen, hat bei mir zu Hause bei meinen Eltern angerufen und hat gesagt, Frau, Ihre 4 Kinder sitzen hier in in der Stadt, auf der Polizeiwache, holen sie die bitte ab. Das ist ja grauenhaft. Das ist ja die Hölle. Die Hölle. Das ist wirklich die Hölle. Es ist die Hölle. Hatten die euch nicht schon vermisst? Ja, wenn alle, hatten die euch nicht schon vermisst? Deine Nee. Nix. Wenn es hieß ins Bett, dann ging es ins Bett, da gab es gar nichts. Und dann haben die Fernsehen geguckt und die haben da gar nichts von mitgekriegt. Das war noch in der Zeit, wo die beiden zusammen waren, deine leiblichen Eltern. Nein, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Nein, meine Mutter, die haben sich scheiden lassen. Die waren getrennt, das war meine Stiefmutter. Mit den Zeiten bin ich jetzt nicht so ganz mitbekommen. Ach, mit den Zeiten. Okay, das war dann die Stiefmutter und der Vater. Bitte? Das war dann die Stiefmutter und der Vater. Und mein Vater. Und du warst bei dieser Familie und die Brüder auch? Auch. Meinem Vater zugesprochen worden, weil meine Mutter war einfache Hausfrau und sehr naiv. Die konnte sich gar nicht richtig wehren und mein Vater war Beamter. Ja. Und damals war das natürlich noch was, ja? Natürlich. In welchem Jahr war das eigentlich, diese Geschichte da mit der Polizeiwache? Das war 69. 69. Da war ich 9. Jetzt ruft die bei euch zu Hause an. Ja. Und was ist euch widerfahren, als ihr dann zu Hause wart? Ja, also es war sommerlich, das Fenster in der Polizeiwache stand auf. Daraufhin ist der älteste Bruder mit einem Satz aus dem Fenster gesprungen. Wie alt war der älteste Bruder zu der Zeit? Oh Mensch, wie alt war der? Ich sag mal 15, also ich hab's mit den Daten, hab's wirklich nicht. Ja, okay. Der ist auf jeden Fall aus dem Fenster raus, der war 15, 16. Mhm. Na? So, und die anderen drei haben dann noch gesessen, dann ist sie vorgefahren. Wir mussten ins Auto einsteigen. Mhm. Wir hatten eine Höllenangst, Wahnsinnsangst. Dann sind wir nach Hause gefahren, zu Hause vor der Haustüre macht mein Bruder, der andere, macht die Türe vom Auto auf und ist weg. Haut ab. Mhm. Ja, die waren ja viel pfiffiger. Ich war erst 9 und der Jüngste war 6. Mhm. Ich hatte auch viel zu viel Angst, ehrlich gesagt. Ne? Das war waren die beiden Brüder waren weg. Die älteren Brüder. Und mein Jüngster und ich, wir mussten rein. Wir haben natürlich eine Höllenangst gehabt. Wir wurden dann natürlich ganz vorsichtig befragt, was wir alles gesagt haben. Und wir hatten einfach nur Schiss, ja. Mhm. Und lange Rede, kurzer Sinn. Die haben natürlich die totale Panik gekriegt, meine Stiefmutter und mein Vater, weil die wussten, das ist jetzt alles öffentlich, das gibt jetzt richtig Ärger. Mhm. Irgendwann wurden die Brüder auch eingefangen, dann wieder nach Hause gebracht, ne? Und ja, dann ist es so gewesen, mein Vater hat uns die A4-Seiten geschrieben, was wir auswendig lernen mussten, was wir vor Gericht zu sagen haben. Ach, es kam dann doch zu einer Gerichtsverhandlung. Es kam zu einer Gerichtsverhandlung. Am anderen Tag hat auch witzigerweise die Anzeige, habe ich letztens noch in den Unterlagen gefunden, hat in der Zeitung gestanden, Kinder flüchteten vom Elternhaus, bla bla bla, und sind anderweitig untergebracht worden. Also wir sind laut Presse, sind wir gar nicht mehr nach Hause geschickt worden. Was ja nicht stimmte. Also es ist Wahnsinn. Vom Jugendamt, die ist ab und zu vorbeigekommen, angemeldet. Also ich wundere mich, die Kinder durften vorher schnell noch das Haus aufräumen, alles sauber machen. Ja. Die hat sich dann einmal umgeguckt, ach, ist doch alles schön, ist doch alles sauber, und ist sie wieder gegangen. So, dann habt ihr vor Gericht das aufgesagt, was ihr auswendig gelernt habt. Was wir auswendig lernen mussten. Und der Deal war, mein ältester Bruder, der wollte immer zu meiner Mutter. Mhm. Und die haben gesagt, wenn du das aussagst, nämlich, dass du das gewesen bist, um zu deiner Mutter zu dürfen, dann darfst du zu deiner Mutter. Mhm. Und der hat sich darauf eingelassen. Das heißt, das hieß dann nachher, die ganzen Misshandlungen, weil der Junge hat ja überall Löcher und Wunden und Haare waren ihm ausgerissen worden und so weiter. Und dann hat mein ältester Bruder gesagt, das hätte er alles gemacht, damit er bei der Polizei sagen kann, das und das ist zu Hause passiert. Und ich will zu meiner Mutter. Wie schrecklich. Ja, wie schrecklich. Das ist wirklich so gelaufen. Die Richter, man konnte merken, die haben das gar nicht geglaubt. Ich glaube, in den Zeiten war das auch alles so tabuisiert, ne, das Thema Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung. Ja. So, aber für dich ging die Tortur bis zum 12. Lebensjahr weiter. Richtig. Wer hat dich dann gerettet? Wie kam es, dass du da raus? Ich habe mich selber gerettet. Wie hast du es gemacht? Ich bin von zu Hause abgehauen. Und dauerhaft dann? Ja. Wohin bist du abgehauen? Bitte? Wohin bist du abgehauen? Ich bin in die Stadt zu Freunden. Ich hatte dann irgendwann mal so Jugendliche kennengelernt. Die hatten schon Wohnungen, also so WGs und so weiter. Und hatten leider mit Drogen zu tun. Also dadurch bin ich auch in den Drogensumpf erstmal gelandet eine Zeit. Und aber wo sollte man unterkommen? Jemand anders hätte mich ja nicht aufgenommen. Ja, aber du warst ein Kind, du warst 12 Jahre alt. Und ja, trotzdem hat das geklappt. Da haben die mich einmal noch eingefangen. Ja. Dann haben die mich in so ein Aufnahmeheim oder sowas, hieß das, haben die mich eingesperrt mit Panzerglas, also alles, ne? Also als wäre ich ein Verbrecher, ja, und wollten mich weichklopfen, dass ich wieder nach Hause zurückgehe. Die haben wirklich mich so weichklopfen wollen. Was? Die haben mich da eingesperrt. Was für ganz alleine. Ja. Und dann habe ich irgendwann habe ich meine Sachen gepackt und habe gesagt, ich müsste meine Sachen waschen bei Freunden oder was weiß ich. Mhm. Ich habe die auf jeden Fall belogen und bin dann abgehauen von diesem Heim. Was für eine schlimme Geschichte. Ja, es ist einfach grausam. Ist der Vater je angezeigt worden? Nochmal richtig? Mensch, Domian, das ist ja das mit dieser blöden Verjährungsfrist, ja. Also da bin ich ja heute noch so, wo ich denke, mein Gott, bis ich das richtig alles geschnallt habe, dass ich da was machen müsste. Mhm. Ich habe die erste Zeit einfach nur gedacht, Hauptsache weg, ich will den Mann nie wiedersehen, ich will da nie mehr was mit zu tun haben. Lebt der eigentlich noch? Nein, der ist jetzt ist er tot. Hattest du noch mal Kontakt mit ihm am Ende? Ich hatte irgendwann, als ich bin dann heroinabhängig geworden, und habe mich dann wirklich also ziemlich durchgeschlagen in meinem Leben, sage ich jetzt mal so. Habe ich irgendwann, als ich dann, habe ich es tatsächlich geschafft, da den Absprung zu bekriegen. Also ich habe dann aufgehört mit Heroin, weil ich schwanger geworden bin. Und das war für mich irgendwie so das Größte. Ich habe mir immer ein Kind gewünscht. Und als ich dann schwanger wurde, habe ich wirklich von heute auf morgen mein Leben komplett geändert. Hast du dich mit deiner Mutter nochmal ausgesprochen? Das ist das Thema, wo ich irgendwie, also ich habe immer versucht, weil ich habe meine Mutter immer so ein bisschen idealisiert. Ich habe gedacht, oh, die arme Frau und der böse Mann. Und habe aber, als ich dann älter wurde, irgendwie begriffen, dass meine Mutter mich ja auch nicht geschützt hat. Oder ne, also die wusste, was bei uns ablief. Und dann hat die aber immer gesagt, ach ja, ich bin ja zum Jugendamt gegangen und ich habe ja gesagt, da ist was nicht in Ordnung bei euch. Aber die haben ja auch nichts gemacht. Also sie war immer so ein bisschen Opfer. Mhm. Lebt sie denn heute noch? Ja, meine Mutter lebt. Hast du mit ihr Kontakt? Nein. Gab es dieses Aussprechen mal? Bitte? Gab es dieses Aussprechen mit der Mutter mal? Ich habe es versucht. Ich habe es mehrfach versucht, aber sie hat dann immer gesagt, ja, was soll ich denn machen? Und meine Kindheit war ja auch nicht besser. Ja, und das entschuldigt das nicht. Das entschuldigt das überhaupt nicht, weil ich habe meine Tochter mit so viel Liebe großgezogen. Aber ich hätte auch sagen können, hör mal, ich hatte keine gute Kindheit und deswegen sollst du es auch nicht gut haben. Oder ich kann es nicht besser oder keine Ahnung. Hast du und das deswegen, Gefühl für dich, Angelika, dass du bist heute 54, hast du gerade gesagt, ich habe es auch gesagt, dass du letztendlich heute noch an diesen Folgen zu leiden hast, von dem, was dir damals widerfahren ist? Ich würde sagen, für mich persönlich habe ich sehr viel aufgearbeitet. Mhm. Also auch so mein engeres Umfeld, die das wissen, die sagen immer, das hält man gar nicht für möglich. Warst du mal in Therapien? Jein. Also ich habe, als ich, was weiß ich, 48 war oder 46, weiß ich jetzt nicht mehr, habe ich mal eine Therapie gemacht. Aber selbst die Therapeuten sagen, also Hut ab, sowas hätten sie noch nicht erlebt, dass jemand das so gut verarbeitet. Das ist ja toll. Und wenn du das Gefühl auch hast, ist das doch eine tolle Sache eigentlich. Ja, das einzige Problem, was ich immer wieder habe, ist eben halt, ich bin so gerechtigkeitsfanatisch und guck immer irgendwo hin, wo irgendwas im Argen liegt, wo ich dann meinen Mund aufmache, ne? Was ja nicht schlecht ist. Das ist nicht schlecht, aber es ist für die Arbeitswelt nicht gerade bekömmlich. Also ich habe schon mehrere Jobs wechseln müssen. Ich habe den sozialen Bereich gewählt, weil ich dachte, wenn du mal erwachsen bist, du gehst hin und du hilfst. Mhm. Und deswegen habe ich dann später noch in diesen Beruf gewechselt und eine Ausbildung gemacht. Toll. Und ja. Nur Angelika, Mensch, unsere Zeit rennt so weg. Weiß. Du weißt, ne? Ja, ja. Ich witter schon, dass ich mit dir eine ganze Stunde hochinteressant mich unterhalten könnte. Ja. Vor allen Dingen auch wahrscheinlich hochtraurig, was du noch alles zu erzählen hättest. Ein bisschen. Ja. Toll, dass du uns angerufen hast und auch den Mut hattest, in der Öffentlichkeit darüber zu reden. Das ist ja immer noch ein anderer Schritt, als wenn man das unter vier Augen jemandem erzählt. Also ich war ganz überrascht, dass ich so aufgeregt war. Ja, ja, siehst du. Aber jetzt ist es weg. Ja, doch, es ist in Ordnung. Kann ich dir noch ein Gespräch mit Sabine, meiner Psychologin, anbieten? Ach nee, ist eigentlich in Ordnung. Sehr gut. Es ist in Ordnung, aber trotzdem vielen Dank. Dann danke ich für dein Vertrauen. Und ich muss sagen, ich bin ein Fan von erster Stunde an. Sag bloß, ja, fast 20 Jahre dabei. Ich nehme die Sendung auf, weil es oft so spät ist. Ja. Und dann gucke ich sie mir trotzdem. Das freut mich. Liebe Angelika, danke, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, und ich dir auch. Ja, alles Schöne im Leben. Tschüss. Jo, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Helga. Helga ist 60. Guten Morgen, Helga. Guten Morgen, Domian. Hallo, Helga. Hallo. Weswegen rufst du an? Ich rufe deswegen an, also ich bin nicht so eine gesunde Person. Und ich habe seit neuestem, ungefähr seit einem halben Jahr diagnostiziert vom Krankenhaus Morbus Behçet. Das ist eine Autoimmunerkrankung wie Lichensklerosus. Und wie macht sich diese Erkrankung bemerkbar? Ja, die macht sich so bemerkbar, dass der ganze Unterleib samt Schleimhäute alles entzündet ist. Das tut natürlich sehr weh, sehr schmerzhaft. Steht auch, meine Freundin hat nachgeguckt so im Internet mit sehr schmerzhaft und das kann ich nur bestätigen. Mhm. Ja. Das heißt, der gesamte Unterleib ist entzündet und ist sehr, sehr schmerzhaft, das Ganze. Was machst du dagegen? Ja, ich muss viel duschen, also dann Creme. Mhm. Und das sind so Schübe, die immer kommen. Das ist, dann kriege ich auch noch Cortison. Mhm. Wie hat man sich das vorzustellen? Ist das alles ganz feuerrot oder sind da Bläschen oder wie beschreibst du mal? Bläschen, genau. Und du beschreibst das ja besser als ich. Ja, genau. Das sind Bläschen und darum dann sind ja, dann ist alles offen, das ist alles wund, kann man sagen. Das heißt, im After-Bereich und natürlich dann in der Vagina. Genau. Mhm. Von After bis in Vagina, wahrscheinlich so der Darm ist dann auch so ein bisschen betroffen. Mhm. Und dann im Unterleib hat man das Gefühl, da sind überall Verästelungen, wie als ob so ein Ast unten drin ist von einem Baum. Das heißt, das muss da für dich jedes Mal eine Tortur sein, wenn du zur Toilette musst. Das ist die Krönung, also das kann ich nur bestätigen. Mhm. Im Moment habe ich ein bisschen Ruhe, habe aber die Befürchtung, dass der nächste Schub kommt. Mhm. Das ist bei diesen Autoimmunerkrankungen immer so tückisch, dass man die eigentlich gar nicht heilen kann, ne? Nein, die sind chronisch. Mhm. Die sind ja Gott sei Dank nicht ansteckend. Aber das wirkt sich doch extrem belastend für deine Lebensqualität aus, auf dein ganzes Leben. Ja. Wie gehst du damit um, so im Alltag? Ja, im Alltag ist das so, ich kann kaum raus, ich kann nicht auf fremde Toiletten gehen. Warum nicht? Ja, erstmal muss ich absolute Sauberkeit auch haben. Ja. Da ist ja dann ja nicht so gegeben. Und weil ich ja hinterher duschen muss. Jedes Mal. Mhm. Nein, das ist nicht das Schlimmste, das ist ganz gut, aber ist alles schmerzhaft. Ne? Also kann ich mir nicht vorstellen, ich habe vorher auch sowas nicht gehört, mein Frauenarzt auch nicht. Der hat mich auch falsch behandelt, aber ich bin ihm nicht böse, weil das wird auch so beschrieben, dass das sehr schwer zu erkennen ist. Nur durch Blutuntersuchung. Ja, heißt das, dass das wenige Menschen überhaupt haben? Ja, ist eine seltene Krankheit. Ja, ist das eine Krankheit, die nur Frauen bekommen können? Nein. Nee. Diese Behçet-Krankheit, diese Morbus-Behçet-Krankheit, die kriegen Männer und das soll noch viel schlimmer sein. Mhm. Bist du, lebst du alleine? Ich lebe alleine, ja. Jetzt, auch in Blindheit ist auch in Aussicht gestellt, ne? Und diese Morbus-Krankheit, die kann auf alle Organe schlagen, zum Beispiel aufs Herz, auf den Kopf, da habe ich die meiste Angst. Das wollte ich dich gerade fragen, wenn man so eine Erkrankung hat und wenn dann auch noch so viele andere tückische Dinge passieren können, lebt man doch wahrscheinlich in ständiger großer Angst. Ja, ich muss sagen, das hat mich auch getroffen. Das hat mich getroffen, weil die Ärzte gehen da auch komisch mit um, so schweigsam und bla. Ja, weil die zum einen wahrscheinlich kapieren, wie was für eine schwere Erkrankung das ist und zum anderen die auch unsicher sind, vielleicht damit umzugehen adäquat. Ja, genau. Ja. ist daraus oder erwächst daraus jetzt eine richtige große Angst auch vor der Zukunft, deine Zukunft? Du bist erst 60 Jahre alt, nach dem Motto, wie wird's weitergehen? Wie werde ich die nächsten 10 Jahre verleben? Da denke ich mit Grausen dran. Ja. Da denke ich wirklich mit Grausen dran. Also ich sehe mich blind und wenn das den Kopf dann erwischt irgendwann mal. Mhm. Was heißt Kopf? Also die geistigen Fähigkeiten meinst du, oder? Ja, genau. Mhm. Ach so, darauf kann das auch schlagen. Ja. Gibt es denn, hast du dich da schon mal schlau gemacht? Gibt es Selbsthilfegruppen für diese Erkrankung? Ja, die gibt's, aber ich komme da nicht irgendwie nicht dran. Warum nicht? Ja, ich weiß auch nicht, da muss man sich einloggen oder wie das heißt. Und ich habe keine Ahnung, ich habe ein Handy. Achso, okay, da können wir dir gleich mal ein bisschen helfen. Das ist kein Problem, da helfen wir dir. Ja, ich würde auch gerne mit Leuten, die das selber haben und mir noch vielleicht Tipps geben können. Genau, genau. Wenn man sich so mal austauschen Absolut. Kann. Das kann hilfreich sein und auf jeden Fall kann man da vielleicht neue Tipps bekommen oder so etwas. Ja. Wenn man so eine Erkrankung hat, ja. Wenn man so eine Erkrankung hat, dreht sich das ganze Leben ja quasi um so eine Erkrankung. Ja. Was machst du so den ganzen Tag? Wie ist dein Alltag? Mein Alltag ist also, ich schlafe so lange, bis ich wach werde, weil ich bin auch berentet durch andere Krankheiten. Ja, und dann fängt das an mit Tabletten nehmen, dann muss ich frühstücken, wieder Tabletten nehmen, duschen, wenn ich zur Toilette bin, dann nehme ich meine Cremes. Ja, und mittags wieder Tabletten nehmen. Also, das ist du bist dauerhaft den ganzen Tag quasi damit beschäftigt. Ja. Ja. Tut das eigentlich auch weh, wenn man still liegt im Bett? Ja, klar. Weil das ja so brennt. Ja, es hat ja mit Bewegung nicht unbedingt immer was zu tun. Ja, du hast recht. Wie bist du so sozial eingebettet? Hast du Verwandte, Kinder, Freunde? Ja, da ist alles ein bisschen problematisch. Unsere Familiengeschichte, die ist nicht so toll. Das heißt, du bist auch zudem noch recht einsam? Ja, einsam außer so ein Kaffeekränzchen in der Stadt. Immerhin. Das ist ja schon mal was. Aber ich bin jetzt immer seltener da, ne? Weil klar. Krankheit ist ja relativ neu. Und die verstehen das nicht. Kann ich auch verstehen. Echt, die Frauen? Was erzählt, die man sieht doch nichts. Ne? Aber ich meine, das sind ja auch gestandene Frauen und das sind deine Freundinnen. Und die glauben dir das nicht richtig? Doch, die glauben das, aber die können das nicht nachvollziehen. Ja, das ist klar. Ja, das ist ja oftmals der Fall. Wenn da was zu sehen wäre jetzt, ne? Ich hätte im Gesicht irgendwas, das kennst du ja, die Problematik. Ja. So sind die Leute. Ja, ich war auch nicht anders vorher. Ja. Wahrscheinlich. Helga, ich verstehe so deinen Anruf wirklich auch, dass du Gleichgesinnte suchst und wir dir vielleicht dabei helfen können. Ja, genau, du warst so mein Gedanke. Ja, wir können das mal versuchen. Du sagst bitte nochmal den exakten Namen dieser Erkrankung. Ja, das ist Morbus Behçet. Wird geschrieben BEDCET. Ist ein türkischer Name und die Krankheit gehört eigentlich so in den Seidenstraßenbereich. Ich weiß nicht, was das hier bei mir zu suchen hat. Na gut, also diejenigen, die das haben, haben das jetzt auch kapiert. Die wissen das, ja. Also ihr könnt euch gerne bei uns melden, da stellen wir den Kontakt zu Helga her. Und wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, Helga, und gucken mal, ob wir irgendwie für dich eine Selbsthilfegruppe in deiner Umgebung finden. Oh, das wäre der Hammer. Wird schwer sein bei so einer seltenen Erkrankung, aber vielleicht, wir können es ja mal versuchen. Domian, Entschuldigung. Ich hätte Dominik gesagt. Ja, schön. Das macht nichts. Darf ich nochmal die zweite Krankheit auch sagen? Ja. Ja, heißt Lichen, L-I-C-H-E-N, und dann Sklerosus, S-K-L und so weiter. Ja, und diese Erkrankung, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, und diese Erkrankung macht sich wie deutlich? Ja, die ist aus dem Rheuma-Bereich, auch sehr selten, natürlich, klar, und die schlicht auch. Das ist eigentlich, die gehören zusammen irgendwie, die beiden Krankheiten. Okay. Und der ganze Körper ist voll, darf ich vergessen, das ist auch wichtig, der ganze Körper ist voll weißer Flecken. Ach, der ganze Körper ist voll weißer Flecken. Weiße, meistens runde Flecken. Aber dann sieht man es dir im Gesicht ja doch an, wenn der ganze Körper voll ist. Nein, Gott sei Dank nicht. Im Gesicht nicht, ah ja. Gut, Helga, also wir haben das ja soweit verstanden. Diejenigen, die sich angesprochen fühlen, mögen sich bitte bei uns melden. Und wir, du legst auf und wir melden uns bei dir gleich nochmal. Alles weitere mit. Julian, darf ich nur eins fragen? Gerne. Ich habe dich wirklich auch seit der ersten Stunde gesehen, weil ich war Taxifahrerin. Und dann, ich habe eine Nachtschicht angefangen und da habe ich dich nachts immer gehört. Und dann haben meine Kollegen immer gesagt, ach, die ist so blöd, hört sich da so eine Scheiße an und so. Ja, haben die gesagt, aber dann habe ich immer gesagt, der ist so gut, der ist total interessant, der ist so kompetent und so. Dann haben sie das nämlich alles selber gehört. Ah, siehst du, so geht das. Die waren wahrscheinlich scharf auf die Sexgeschichten, die wir hier erzählen. Die Knaben. Ja, früher war es sogar schlimmer mit sowas, ne? Früher war es schlimmer. Jetzt ist es, sind wir das alles schon so gewöhnt, dass wir gar nicht mehr so viel drüber sprechen. Liebe Helga, du legst bitte auf, wir melden uns gleich. Ich danke euch, dein ganzes Team, alle vielen Dank. Dankeschön. Tschüss, Helga, ciao. Tschüss. Tschüss. Wir haben 1:26 Uhr und ich möchte euch gerne das Thema für morgen, also unser nächstes Thema, nicht für nächste Woche, sondern für morgen sagen. Das Thema morgen heißt Geschwisterliebe. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die eine sehr tolle und innige Beziehung zu ihrem Bruder oder ihrer Schwester haben. Und vielleicht habt ihr mit eurem Bruder, mit eurer Schwester auch schon ganz besondere Sachen erlebt, die man eigentlich nur erklären kann durch diese enge Verbindung, durch die Geschwisterliebe. Dann möchte ich gerne mit Leuten sprechen, mit Geschwistern, die wie Partner zusammenleben oder so etwas schon mal gemacht haben. Das heißt, wo auch die Sexualität kein Tabu ist, die miteinander schlafen. Und gerne mit Leuten, wo eine große Geschwisterliebe, eine platonische, in Geschwisterhass umgeschlagen ist, aus welchen Gründen auch immer. Ihr könnt euch gerne anmelden, wie immer unter domian@wdr.de oder ihr ruft morgen vor der Sendung an ab 0 Uhr oder gerne auch während der Sendung. Unser Thema morgen Geschwisterliebe. So, weiter geht's mit dem Andreas. Der ist 50. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen, Domian. Hallo, Andreas. Um was geht's bei dir? Ja, es geht um meinen verstorbenen Vater. Ja. Der ist im Januar verstorben nach einer kurzen, schweren Krankheit. Und ich trauere nicht um ihn. Du trauerst nicht um ihn? Nein. Wie war dein Verhältnis zu dem Vater? Mal so, mal so. Meine Eltern haben sich nach 20 Jahren Ehe scheiden lassen. Ich habe noch zwei jüngere Geschwister, wir haben bei der Mutter gelebt, waren aber räumlich nie getrennt. Mein Vater war aber immer jemand, der alles, was er tat, für sich gemacht hat. Alles, was, wo die Möglichkeit bestand, wo er einen Nutzen draus ziehen konnte, hat er gemacht. Und ich habe immer versucht, seinen Ansprüchen gerecht zu werden, was aber nie möglich war. Und es ist dann, sind einige Sachen passiert und er ist dann, wie gesagt, im Januar verstorben. Er hatte Leberzirrhose im Endstadium. Es sind einige Sachen passiert, sagst du. Was meinst du damit? Also zum Beispiel, dass mein kleiner Bruder ist zu 65% gehbehindert. Kann dementsprechend nicht arbeiten, ist also relativ eingeschränkt. Und das Geld ist natürlich auch immer knapp, logischerweise. Und wenn er mal was vom Vater haben wollte, hat er gesagt, ja, dann musst du dafür arbeiten bei mir. Also das war so schon so die Grundeinstellung von ihm. Es gibt nichts umsonst. Egal für wen. Ja, und es ist dann, ich war 25 und mein Vater hatte eine Werkstatt. Ja. Und er wollte das Grundstück kaufen. Ja. Das konnte er aber nicht, weil er früher schon mal mit einer GmbH Mist gemacht hat. Und dann hat er mich gefragt. Und wenn der Vater den Sohn fragt, da ist ja nichts Schändliches dran, ne? Ich habe das dann auch gemacht, wurde eingetragen als Grundstücksbesitzer und habe 7 Jahre nichts damit zu tun gehabt. Du musst auch nichts zahlen. Nein, ich habe auch mit der Bank. Er hat überall den Leuten erklärt, alle Post zu ihm. Ich wusste überhaupt nicht, was da abgeht. Also eine reine Strohmann-Funktion. Und er hat, kurze Frage, noch Zwischenfrage, er hat da eine Werkstatt errichtet. Richtig. Was für eine Werkstatt? Eine Autowerkstatt. Eine Autowerkstatt, okay. Ja. Mhm. Mhm. Und nach 7 Jahren hatte er einen Käufer, der das haben wollte. Mhm. Und dann musste ich natürlich wieder dran, den Vertrag unterschreiben, etc. Mhm. Und er hat dann einen Gewinn gemacht von 80.000 Euro, mhm. wo ich nichts von abbekommen habe, davon abgesehen. Mhm. Und er hat auch gesagt, er klärt das mit der Steuer, mit seiner Steuerberaterin, dass ich da komplett raus bin. Und da war der Fall für mich gegriffen. Mhm. Ich habe dann ein Jahr später meine Lohnsteuer gemacht, mhm. ganz normal, ja. und bekam dann ein paar Wochen später einen Brief von der Staatsanwaltschaft, ich werde angezeigt wegen Steuerhinterziehung. Ach du. Das heißt, ihr hattet es eben nicht sauber geregelt? Nein, ihr habt überhaupt nichts geregelt. Um wie viele Steuern ging es da? Das kannst du ausrechnen. Wenn du bei 80.000, was du da abführen musst, dann ist eine ganze Ecke, ne? Das ist eine ganze Ecke, ja. In der Tat. Und ich muss dann zum Gericht hin, was die Hölle war für mich. Und er wurde als Zeuge vorgeladen. Aber Moment mal, bevor du dann zum Gericht gingst, dafür gingen ja ein paar Tage oder ein paar Wochen sogar. Ja. Hast du denn nicht sofort deinen Vater angerufen und hast gesagt, hör mal, was ist denn hier los? Ja, ich bin hingefahren. Ja, und was sagte er? Und ich dachte, ich will dich als Zeuge vorladen und da hat er mir gesagt, wenn du das machst, dann haut dir was auf die Fresse. Wie, wenn du da hingehst als Zeuge, dann haut er dir einen auf die Fresse? Wenn ich ihn als Zeugen vorlade. Ach, wenn du ihn als Zeugen, entschuldige. Ja. Mhm. Dann hat er mir Schläge angedroht. Ach, dann hat er mich aus seiner Wohnung geworfen. Ah, aber er hat sich überhaupt nicht darüber geäußert, dazu geäußert, was er da gemacht hat, nein. Nein, überhaupt nicht. So, wie ist die Sache dann vor Gericht ausgegangen? Ja, also wir hatten dann, der Rechtsanwalt hatte dann Leute von der Stadt eingeladen, die das bezeugen konnten, dass er dort vorstellig geworden ist, dass alles zu ihnen geht, mhm. auch von der Sparkasse, dass er das alles gemacht hat, dass ich nie irgendwelche Post erhalten habe. Mhm. Und die Richterin hat das dann langsam eingesehen und dann kam er als Zeuge rein und sagte dann, er wollte von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen. Entschuldigung mal, was ist denn das für ein Schwein? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Entschuldige, wenn ich das jetzt so sage. Aber gefragt, sie helfen ihrem Sohn, wenn sie eine Aussage machen. Nee, das möchte er nicht, ob er jetzt gehen könnte. Wer hat denn letztendlich die ausstehenden Steuern bezahlt? Ich. Du! Wir reden also, weil ich von der Grundstücksbesitzer. Aber dann weißt du doch, wie hoch die Summe war. Es ging um eine Summe im Endeffekt mit Gerichtskosten, Anwaltskosten, Strafe und Steuernachzahlung, liegen wir bei 25 Mille. 25.000. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass du auch nicht so ein steinreicher Mann warst, der das mal so locker rausgeworfen hat. Nein, LKW-Fahrer. Okay, okay. Das heißt, du hast lange an dem Geld abgestottert. Sehr lange. Und vor allen Dingen durch diese Steuerhinterziehung. Ich wurde zu der Mindeststrafe verurteilt. Die wäre? Weil das Gericht eingesehen hat, dass ich wirklich keine Schuld hatte. Ja. Nur es steht natürlich in den Papieren drin. Ne? Mhm. Wie lange hast du abgestottert? Knappe 10 Jahre. 10 Jahre. Jeden Monat wurde was abgebucht. Ja. Gab es je eine Entschuldigung von deinem Vater? Nein. Nein. Vorwürfe. Vorwürfe, dass du ihn als Zeugen genannt hast, oder was? Dass ich ihn reinreiten wollte und dass das sowieso alles meine Schuld gewesen ist. Ich hätte mich ja darum kümmern können, dass das alles ordnungsgemäß abläuft. Im Endeffekt wurde mir der schwarze Peter von ihm zugeschoben. Wie war denn dein Kontakt zu deinem Vater so in den letzten Monaten oder im letzten Jahr vor seinem Tod? Wir haben uns nach dieser Sache, haben wir uns 6 Jahre überhaupt nicht gesehen. 6 Jahre nicht gesehen? Nein, mhm. überhaupt nicht. Ich wollte keinen Kontakt haben. Verständlicherweise, okay. Aber und dann ich bin dann auch weggezogen, bin dann aber hinterher wieder in unsere Stadt gezogen und dann läuft man sich halt über den Weg und wir haben uns ein bisschen angenähert und hatten, ich sag mal, losen Kontakt. Losen Kontakt. Mhm. Und es kam aber immer wieder die alten Sachen hoch. Vorfälle, die mich wieder runtergezogen haben und haben gesagt, lass den Kontakt zu ihm sein. War das dann so bis zum Schluss, dass der Kontakt nicht dolle war? Richtig, ja. Ja. Hast du ihn denn nochmal auf dem Sterbebett oder kurz vor seinem Sterben nochmal gesehen? Nein. Er ist dann, wie gesagt, sehr krank geworden. Er hatte innere Blutung durch die Leberzirrhose nach dem Krankenhaus. Meine Schwester und mein Bruder waren jeden Tag da. Ich war nicht da. Ich konnte es nicht. Mhm. Ich wollte wissen, wie es ihm geht, aber und als er dann starb, es war mir egal. Das hört sich schlimm an. Es hört sich schlimm an. Aber egal. Ja, und du hast ja gerade das Gespräch aufgemacht und du hast mir gesagt, dein Vater ist gestorben und ich kann nicht trauern, hast du gesagt. Und nach dem, was du mir jetzt erzählt hast, Andreas, kann ich das verstehen, dass du nicht... Über was sollst du trauern? Offensichtlich hat dieser Mensch dir nun wirklich nicht viel Gutes in deinem Leben getan. Es wird mir aber vorgehalten von meinen Geschwistern zum Beispiel. Warum haben, das wollte ich gerade fragen, warum haben die, wie kommt es, dass die offensichtlich einen besseren Kontakt zu ihm haben, hatten? Meine Schwester hat immer von ihm bekommen. Mhm. Das war sein Vorzeigeobjekt. Ah, ah ja. Und der Bruder? Mein Bruder, ja. Mein Bruder hat irgendwie, vielleicht durch die Behinderung, also mein Bruder hat irgendwann die Kehrtwende gekriegt, dass er dann wieder den Kontakt zu ihm hatte und ist auch im Krankenhaus gewesen. Mhm. Und auch auf der Trauerfeier. Und da konnte ich aber auch nicht hin. Weil du innerlich nicht konntest? Ich konnte nicht. Das wäre für mich eine Heuchelei gewesen, da stehen und öffentlich zu trauern. Ja. Und vorne wird erzählt, was das für ein guter Mensch gewesen ist. Sag mal, und deine Geschwister machen dir das mehr oder weniger zum Vorwurf? Ja. Ich hätte vergeben und verzeihen können in so einer Situation und... Ja, pass mal auf, das mag ja stimmen. Aber dann hätte er den ersten Schritt machen müssen und um Vergebung und Verzeihung bitten müssen. Richtig. Dann könnte man dir eventuell das vorwerfen, auch nicht unbedingt, aber dann könnte man dir sagen, ja Moment, du hättest darauf eingehen können. Aber das hat er ja nicht gemacht. Man wirft mir vor, ich wäre charakterlos, dass ich dich auf der Trauerfeier gewesen wäre. Also nochmal, dein Vater hat ja kein Wort der Entschuldigung bis zum Schluss zu dir gesagt. Gar nichts. Nein, nie. Nie. Er ist ja nicht von einer Sekunde auf die andere gestorben. Er wusste, wie ernst es um ihn war. Er hätte dich ja zu sich bitten können. Ja, absolut. Und hätte ein Gespräch suchen können. Das wäre möglich gewesen. Ja. Er hat auch die Unterlagen, die ja eine gewisse Anzahl an Jahren aufbewahrt werden müssen. Mhm. An dem Tag, wo die Frist endete, hat er sie im Kamin geschmissen, dass das nicht mehr belegbar ist. Andreas, ich habe volles Verständnis für dich. Ich habe volles Verständnis für dich. Wenn das so ein desaströses Verhältnis war, wenn das so kaputt war, dann trauert man auch nicht. Warum? Nein, kann man nicht. Nein, kann man auch nicht. Und da würde ich mir auch von den Geschwistern nicht irgendwie eine Schuld einreden lassen. Die sollen das akzeptieren. Jeder hat ja seinen eigenen Weg mit dem Vater gegangen, ist den eigenen Weg gegangen. Und du hattest nun mal eben diesen schrecklichen Weg. Ja. Wenn die das für richtig halten, wenn die mit sich im Reinen sind, das so gemacht zu haben, dann ist es ja gut. Dann will man ja gar nicht drüber reden und urteilen. Aber die sollen auch nicht über dich urteilen, finde ich. Richtig. Was sagt denn deine Frau? Die steht absolut auf meiner Seite. Mhm. Die habe ich aber erst vor... sie hat ihn kennengelernt... weißt du, er ist ein Typ, der, oder war ein Mensch, der nach außen immer Ausstrahlung hatte. Und sie hatte sich anfangs auch von ihm blenden lassen, als sie ihn das erste Mal gesehen hatte. Und sie hat aber auch hinterher gesagt, du hast völlig recht gehandelt, dass du da nicht gewesen bist und ich verstehe dich. Und also sie steht zu mir. Also Andreas, meine Meinung ist ganz klar. Ich finde, dass du das richtig machst, richtig gemacht hast und du brauchst dir da kein schlechtes Gewissen machen. Ist meine ganz persönliche, hundertprozentige Überzeugung. Alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir. Tschüss, Andreas. Tschüss. Ciao. Und wir machen weiter mit der Susi. Susi ist 24. Guten Morgen, Susi. Hi, ich bin Jan. Hallo, Susi. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, also vorab möchte ich gleich der Helga, die hat ja vorhin angerufen wegen Morbus. Susi, kleine Bitte, schlechte Leitung. Ja. Sprichst du mit der Freisprechanlage? Ja, so ist besser, oder? So klingt es schon besser, ja. Mhm. Wunderbar, okay. Genau, und zwar bezüglich der Helga, die hat ja vorhin angerufen, die also unter Morbus leidet. Genau. Als sie mich hört, also sie soll mal Schleichwermut-Tinkturen verwenden. Das soll sehr gut in der alternativen Heilmedizin wirken. Okay, kann ich nichts zu sagen. Okay. Aber gut, genau, das war nur nebenbei. Mhm. Eigentlich, lieber Domian, rufe ich an. Gestern ging es ja um das Thema auch um der Günther Jauch-Talk mit dem Imam. Ja, genau. Und da hat, ich gestern angerufen gehabt. Und zwar hat da eine Evelyn, die Rentnerin Evelyn aus Berlin. Aus Berlin, genau. Genau, angerufen. Das war ja eine reizende Dame. Ja, rau, und, aber herzlich. Ja, genau, rau, aber herzlich. Und das ist, wir haben leider die Verallgemeinerung dieser Dame nicht so zugesagt. Oder, ah ja, also bist du Muslima? Genau, ich bin Muslima. Ja, mit welchem familiären Hintergrund, woher kommt die Familie? Also das ist aus einer Mischehe quasi, deutsch-arabisch. Ja. Und eben dementsprechend gibt es schon sehr viele Religionen und also religiöse Einflüsse und kulturelle Einflüsse. Von jeder Seite haben wir da ein bisschen was geerbt. Okay, so. Genau. Und das hat dich ein bisschen provoziert, was sie gestern gesagt hat. Also weniger provoziert, aber das hat mich eher bestätigt, indem ich in der letzten Zeit eigentlich, ich persönlich bin froh, dass ich da in meinem Bekannten- und Freundeskreis eben keine Menschen habe, die so radikal, also für mich war es ein bisschen radikal zu sagen, ach, alle sind gleich und mit denen kann man nicht reden. Ja, so hat sie es ja auch nicht gesagt. Nee, nee. Doch, so in etwa, also die sind, na doch schon, deswegen hatte ich ja auch angerufen gehabt, dass sie alle das Gleiche sagen in den... In etwa so, ne? Bist du denn selbst eine, würdest du sagen, eine liberale Muslimin? Ich denke schon, ja. Ja. Das heißt, du trägst kein Kopftuch? Nee, ich trage jetzt kein Kopftuch, aber selbst wenn ich jetzt eins tragen würde, würde ich mich nicht als radikale Muslimin bezeichnen. Nein, natürlich nicht. Nein, nein, ich frage nur mal so ab jetzt. Genau. Und was denkst du, gehen wir jetzt mal in... Ihr Anruf wird gehalten. Bitte Hallo. Warten Sie einen Moment. Das ist ja nett. Das ist sehr freundlich. Da warten wir mal. Susi? Ihr Anruf wird gehalten. Bitte warten Sie einen Moment. Please hold the line. Da steckt bestimmt der Imam hinter. Nein, das war jetzt nicht böse gemeint. Tja, die Susi, ich glaube, die Susi hat... Ihr Anruf wird gehalten. Bitte warten Sie einen Moment. Please hold the line. Ich glaube, die Susi hat irgendwo auf den Knopf gedrückt, wo sie nicht drücken sollte. Ich hoffe mal, dass sie nochmal drauf drückt, wo sie nicht drücken sollte, und dann ist sie wieder da. Ihr Anruf. Hallo? Ja, hallo, Susi. Sorry, ja, ich habe wirklich auf den Knopf gedrückt, ja. Ich, siehst du, ich hab's mir doch gedacht. Nee, warte, ich weiß. Du darfst nicht zu viele Knöpfe drücken beim Telefonieren. Jetzt ist sie weg. Ach, wir versuchen es nochmal. Das wäre doch zu... Ja. Hallo? Nee, wir wählen sie mal neu an und... dann erklären wir, dass sie nicht jeden Knopf drücken darf und vor allen Dingen, dass sie nicht in der Freisprecherlage sprechen soll, denn wir wollen sie ja alle verstehen. Hier ist Sarah. Sarah ist 40 Jahre. Guten Morgen, Sarah. Guten Morgen. Sarah, schön, dass du da bist. Über was reden wir beide? Ja, eingangs würde ich sagen, irgendwie Beziehungskrise mit meinem Mann und dazu fügen müsste ich, glaube ich, dass wir eine... Ja, mittlerweile kann ich es aussprechen, behinderte Tochter haben. Mhm. Wie alt ist die Tochter? Und die ist 2. Ja. Ganz kurz zu meiner Tochter vielleicht. Ein ganz frühes Frühchen, 24. Woche. Mhm. Hatte eine Hirnblutung und mittlerweile hat sie einen Schand, hat eine Halbseitenlähmung, geschädigte Sehnerven. Wir haben aufgrund ihrer Frühgeburtlichkeit, ich glaube, 4 Monate mit ihr zusammen im Krankenhaus verbracht, haben ihr viel Förderung zukommen lassen. So, ja. Du hast gerade am Anfang gesagt, ich traue mich das jetzt erstmals so auszusprechen. Ich habe eine behinderte Tochter. Ja. Das heißt, warum kannst du das erst jetzt aussprechen, nach 2 Jahren? Weil ich ganz viele Diagnosen aus dem Krankenhaus mitbekommen habe und mir, wie gesagt, sehr viel Förderung zu habe kommen lassen. Und glaube ich, lange Zeit gedacht habe, ah ja, jetzt fördern wir sie und dann wird sie irgendwann normal. Ach so, aber die haben, wahrscheinlich haben die Ärzte die aber schon ziemlich am Anfang signalisiert, dass das nicht der Fall ist, oder? Und du hast es weggedrängt, oder? Ja, so ähnlich, glaube ich, ja. War es. Also, das klang gerade schon sehr, sehr schwerwiegend, was du beschrieben hast. Das heißt, die Kleine wird ihr Leben lang schwerst behindert sein und bleiben. Jein, sage ich mal. Also das, was ich alles irgendwie so gerade irgendwie in die Runde geworfen habe, klingt ganz schwerwiegend und relativ früh war es so, dass jeder Arzt, der, sage ich mal, ihren Arztbrief gelesen hat und dann unser Kind gesehen hat, gesagt hat, das passt überhaupt nicht zusammen. Mhm. Was für mich immer so ein ganz großer Lichtblick war. Mhm. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass ich gedacht habe, okay, wir fördern meine Tochter ganz viel, also sprich Physiotherapie, Sehfrühförderung. Wird sie geistig irgendwann? Nee, geistig, also naja, also man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Mhm, ja. Also, mit dem Sehen, wie ist das? Sie sieht schon etwas, aber nicht viel, oder wie? Ja, sie sieht, aber ich kann ehrlich gesagt nicht so genau ausmachen, wie viel sie sieht und was sie sieht. Und so, also, vom Entwicklungsstand, ja. ist sie weit zurück gegenüber anderen zweijährigen Kindern? Ja. Ja, ich würde sagen, ja. Also sie ist zwei und sie fängt jetzt an, laufen zu lernen. Sie lautiert. Ja, das ist, also ich würde sagen, es ist ganz schwer auszumachen in dem Alter, ehrlich gesagt. Das stimmt, ja. Weil das eine Kind irgendwie ist so, das andere Kind ist so, dass das wird sich sicherlich erst in der nächsten Entwicklung oder in den nächsten Jahren irgendwie kundtun. Ja. Ist dieses Kind dein erstes Kind? Das ist mein erstes Kind. Und der Vater des Kindes, bist du mit diesem Mann schon lange zusammen? Ich bin mit dem 4 Jahre zusammen. Und jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, da ist jetzt eine Beziehungskrise irgendwie steht im Raum. Hat das mit dem behinderten Kind zu tun? Ja, ich denke, wobei das, ich würde sagen, ja. Nicht wirklich, glaube ich, mit ihrer Behinderung, sondern mehr mit dem, was darum herum zu passieren hat. Also ja, das heißt, Pflegeintensivität. Ich verstehe, weil das ganze Leben ist jetzt natürlich konzentriert auf die Kleine und ihr habt kaum Zeit mehr füreinander wahrscheinlich. Ja, ich würde sagen, wir existieren als Paar eigentlich nicht mehr. Ist es so ernst, dass du Sorge hast, dass es auseinanderbricht? Ja, ich mache mir da schon Sorgen. Sprecht ihr beiden darüber? Wenig. Also eher wenig. Ja, also es ist so ein bisschen auseinandergebrochen. Mhm. Also ich muss dazu sagen, bitte? Ich sag ohne auseinandergebrochen, ohne einen Streit oder einen noch anderen Vorfall. Ich muss so sagen, die Zeit, die wir im Krankenhaus zusammen verbracht haben, was ja 4 Monate gewesen ist, also das ist einfach die Zeit, die sie auf der Neonatologie verbracht hat. Wir beide sehr intensiv zusammen, gemeinsam bewerkstelligt. Aber der Alltag hat euch dann mehr oder weniger auseinander dividiert. Ja, ich muss dazu sagen, dass mein Mann im Medienbereich tätig ist, was dazu führt, dass er eben nicht irgendwie einen 9-to-5-Job hat, sondern dass er zeitweilig einfach 4, 5, 6 oder auch gerne 8 Wochen einfach intensiv irgendwie arbeitend ist. Ach so, aber er kommt dann schon nach Hause während dieser 8 Wochen. Ja, wenn er da arbeitet, wo wir wohnen, ja. Ach so, ich verstehe. Also de facto ist er viel unterwegs und viel beschäftigt und abgelenkt einfach. Genau. Und dann, wenn er dann arbeitet, ist er eben auch ist er einfach viele Stunden beschäftigt. Abgesehen jetzt von diesen ganzen Spannungen oder von den Entfernungen, von denen du erzählst, die zwischen euch stattfinden. Liebst du ihn denn noch? Kann man das sagen? Ja, das tue ich. Glaubst du, dass er dich auch noch liebt? Ja, das weiß ich. Mann. Sarah, das hört man so oft, dass Paare, die ein behindertes Kind haben, dass die am Anfang zusammengeschweißt sind und hinterher haben die es ganz schwer miteinander. Weil die das einfach nicht bewältigen können und letztendlich auch nicht das oder einer das nicht hinbekommt, zu akzeptieren, dass das behinderte Kind nun mal so ein großer Zeitfaktor auch ist und Aufmerksamkeitsfaktor. Wenn du sagst, dass du ihn noch liebst und er dich auch noch, du glaubst, dass er dich auch noch liebt, dann macht ganz schnell etwas, nicht, dass es komplett zerbricht. Ja, ich glaube, dass unsere Problematik, ehrlich gesagt, mehr darin liegt, also ja, ich bin zu Hause und ich organisiere eben dieses ganze Netzwerk um uns herum, mhm, und er hat eben auch einen sehr intensiven Job und unsere Entfernung liegt, glaube ich, ein Stück weit darin, dass wir uns beide gegenseitig nicht so sehr gesehen fühlen. Gesehen also, fühlen, wahrgenommen fühlen. Ja. Mhm. Ernst ja, genommen fühlen. Ja, dass ich da stehe und sage, irgendwie, ich mache das und das und das alles und ich brauche auch mal eine Auszeit, weil seit 2 Jahren, also seit meine Tochter aus der Welt ist, habe ich ehrlich gesagt nicht einen einzigen Tag oder ein paar Stunden, wo ich dachte, die habe ich mal für mich gehabt. Mhm. Und Sarah, das sind eigentlich klassische Voraussetzungen, die du erzählst für eine Eheberatung. Mhm. Eine Eheberatung, wo man ja, noch eine Hoffnung haben kann. Manchmal kann man sich Eheberatung ersparen, wenn es irgendwie so kaputt und so tot ist, dann kann man sich den Weg wirklich sparen. Aber in diesem Fall würde ich es wirklich machen. Wenn der dafür zu sensibilisieren ist oder zu aktivieren ist, das zu machen, ist er das? Ja, ich bin da gerade dabei, ehrlich gesagt, die nächste Woche so einen Termin zu machen. Ja, super, das musst du machen. Das musst du machen, weil man sonst nicht das Gefühl hat, dass man alles unternommen hat, um das zu retten. Vielleicht kriegt ihr die Kurve, vielleicht. Wenn ihr in Ruhe zusammensitzt, wenn ihr redet, wenn alles auf den Tisch gelegt wird. Und wenn das, man kann allen Kram auf den Tisch legen, wenn das Gefühl nicht mehr stimmt, kannst du das alles vergessen. Aber wenn das Gefühl noch da ist, bin ich ja ganz optimistisch. Du hast einen Termin. Nee, noch nicht, aber du kurz davor, das zu machen. Ich bin dabei, das zu machen. Wir haben ein großes Netzwerk. Liegt darin irgendwie, dass ich selber gerade große Schwierigkeiten habe, damit mich mit der Behinderung meines Kindes noch ein Problemfeld ist. Anzufreuen. Es ist so zweischneidig, würde ich sagen. Vorschlag. Also mit der Eheberatung finde ich schon mal super. Das mach auf jeden Fall. Macht er denn auch mit? Will er mitmachen? Bitte? Will er denn auch mitmachen? Ja, ich denke irgendwie mittlerweile, also ob er das gut findet, weiß ich nicht, aber zugestimmt hat er also mal. Okay. So, jetzt wird dich meine Psychologin nochmal anrufen, wegen der Behindertenproblematik deines Kindes. Vielleicht musst du da ganz für dich auch noch ein paar Sachen machen und klären. Und das wird sie dich jetzt beraten, was sie dafür richtig hält. Okay? Darf ich noch ganz kurz eine Sache sagen? Ja, klar. Ich würde gerne, ich weiß nicht, ob es deine erste Anruferin war. Ich war ja in der Warteschleife. Ich glaube, es war Angelika 56, die eine ganz wirklich schreckliche Kindheit hatte. Ich möchte sie einfach nur grüßen und ich finde das einfach nur wahnsinnig bewundernswert, wie kraftvoll sie aus dem Ganzen hervorgegangen ist. Und Angelika, wenn du mich hörst, ich wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Weg. Das wollte ich noch kurz loswerden. Das ist sehr freundlich von dir, Sarah. Sehr nett von dir. So, jetzt legst du auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Alles klar. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, neuer Versuch mit unserer Susi. Susi. Hallo, Domian. Du Knopfdrückerin. Ich weiß, sorry. Und du klingst jetzt viel besser als gerade. Sehr gut. Ja, ich habe mich ans Fenster gesetzt. Ich glaube, es ist ein bisschen... Das ist perfekt. So, wir sprachen über den Imam. Wir sprachen darüber, dass Evelyn gestern für dich zu krass geurteilt hat über den Islam. Mhm. Und ich war gerade dabei, dich so zu fragen, wie du ausgerichtet bist mit deinem Glauben. Und da, glaube ich, sind wir unterbrochen worden. Genau. Also ich bin quasi so erzogen worden, ich stamme aus einer Mischehe, deutsch-arabisch, und da war es eben so, dass wir natürlich Christen in der Familie hatten und viele Atheisten, auch Juden und auch Moslems dementsprechend. Mhm. Und da konnte ich mir eben von allem das Beste nehmen. Das ist und das Klügste. Von allem, ja, genau. Ja. Und deswegen wächst man automatisch liberal auf, weil man eben seinen Onkel nicht mehr mag als seine Tante, weil der eine Jude und die andere Muslime ist. Ich finde, das ist Ja, super, so muss es sein. So ist es perfekt. So, genau. So kann man friedlich miteinander leben. Dann, genau. Übrigens, ich meine Frage auch, wenn ich wollte dich vorhin auch fragen, was du denkst zu diesen extremen Auswüchsen des Islam. Ich glaube, die Frage erübrigt sich dann. Aber sag's trotzdem, was du dazu sagst. Genau. Also ISIS jetzt. ISIS, das ist so eine Geschichte. Also das sind, also es ist immer so, dass man sehr schwache Menschen leicht dazu mobilisieren kann, radikal zu werden. Und das gilt für ISIS jetzt Anhänger als auch für Menschen, die sich jetzt ein paar Videos oder ein paar Dokumentationen im Fernsehen reinziehen, sage ich mal, und dann auch in dem Sinne radikal werden, dass sie den Islam komplett verneinen oder ableiben. Mhm. Also das sind meistens Menschen, die nicht über den Tellerrand hinausschauen wollen und können, weil ihnen eben auf manipulative Art und Weise eben nur Informationen stückweise geliefert wird, die nötig ist, um eben so ein Gedankengut aufzubauen. Und was jetzt ISIS angeht, wie gesagt, also ich muss eher drüber schmunzeln und lachen, weil für mich hat das nichts mit dem Islam zu tun. Das hat man ja oft den Satz. Mhm. Genauso wie der Hund beißt nicht, der will nur bellen. Aber dadurch, dass ich eben auch diese liberale Seite des Islams kenne, kann ich das nur bestätigen. Und wenn man auf der liberalen Seite des Islams steht, muss man doch einen Zorn haben auf diese Leute, die euch, die ihr liberal seid, auch in Misskredit bringen? Zorn nicht, das ist mehr Mitleid. Ja. Genauso, also nee, doch weniger Zorn, weil ich, wie gesagt, Religion ist so eine Gefühlssache. Und wenn ich dann sehe, dass da jemand mit einem Messer rumläuft, egal ob das jetzt ein inszeniertes Bild ist oder nicht, es gibt auch viele, die das machen, aber es gibt natürlich auch alternative Medien, die ein paar andere Dinge nochmal berichten. Aber das ist mehr Mitleid als Zorn. Nein, nicht Mitleid, sondern eben, dass man in diese Schiene gerät. Also nicht falsch verstehen, dass man eben... Mein Mitleid hält sich bei denen sehr in Grenzen, wenn ich sehe, was die mit den anderen Menschen anstellen. Nee, da habe ich mit den Opfern Mitleid. Nee, das ist nicht so gemeint, sondern eher, weil du sagst, wirst du zornig, wenn du das siehst, weil sie dich in Verruf bringen, also den Islam in Verruf bringen. Und dann sage ich, ich bemitleide die Leute, weil sie sich so anstrengen, dann einen falschen... Das okay, damit ich verstehe, also ich verstehe. Falsch interpretieren, genau. Hast du denn die Sendung am Sonntag auch gesehen? Ja, habe ich auch gesehen, Wie empfandest du denn diesen Imam? Das ging ja nun bis heute durch die Presse und ganz Deutschland diskutiert darüber. Wie empfandest du ihn? Genau, also ich empfand ihn als sehr temperamentvoll. Hast du ihn... Ja, bitte. Also als sehr temperamentvoll. Er wollte natürlich das zu Ende bringen, also er wollte natürlich immer wieder aussprechen und hat dann auch das Wort ergriffen. Und Günther Jauch fiel es natürlich dann auch ein bisschen schwer, man sagt ja, dass ihm das Gespräch etwas entglitten ist. Okay, darum geht es nicht. Hast du dem Imam geglaubt? Ich glaube, das, was ich weiß, also ich brauche ihm jetzt nicht glauben, ich kann nur sagen, wie ich ihn empfunden habe. Also ich kann, es ist so, er hat ja nicht, er hat vieles gesagt, was vielleicht ein bisschen übertrieben ist oder überspitzt war, aber viele Aussagen, die er gemacht hat, zum Beispiel, dass ein Mensch tolerant sein muss, dass ein Mensch sich weiterentwickeln kann, das ist, denke ich mal, nicht verwerflich. Es fehlt ja zum Beispiel auch von seiner Seite aus ein klares Bekenntnis zum deutschen Grundgesetz. Das hätte ihn glaubwürdiger gemacht. Ja, genau, aber wie gesagt, das müsste man vielleicht auch den Papst fragen, was für ihn eben mehr wert ist. Das Grundgesetz oder eben die biblischen Gesetze. Also es ist sehr schwer, wenn man mit religiösen Menschen spricht. Ich glaube, dass jeder, also die meisten Katholiken zumindest in Deutschland... ich rede nur über den Papst quasi. Wenn man ihn fragen würde, was ist für sie mehr wert, die biblischen, also die 10 Gebote oder jetzt das Grundgesetz, dann würde er nicht sagen... Also für mich ist es anders, weil ich bin deutsche Staatsbürgerin, mein Papa ist deutsch. Mhm. Ich spreche jetzt quasi, wenn du mich fragst, was hältst du von dem? Also als religiöser Mensch... Mhm. Verstehe ich vielleicht, wenn man irgendwie dann sagt, das und das und das, was in meinem Kopf eben an erster Priorität eben der Glaube ist, das ist für mich mehr wert. Und deswegen kommt man ja auch zu solchen Diskussionen. Liebe Susi, die Zeit ist rum. Schade, ja. Schade. Aber ich bin froh, dass deine Sichtweise auch jetzt noch zur Sprache gekommen ist hier. Darüber freue ich mich ja. sehr. Ich danke dir vielmals. Gerne, vielleicht gerne. Können wir irgendwann okay. nochmal im anderen Zusammenhang miteinander reden über den Islam. Gerne, doch. Tschüss. Dann mach's gut, Ciao. Noch. Tschüss, danke. In der Technik heute Nacht, Volker Tarke. Morgen heißt unser Thema Geschwisterliebe. Möchte gerne mit euch über eure Geschwister reden. Auch über mit Menschen, die Sex mit ihren Geschwistern haben oder die ihre Geschwister hassen. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Macht's gut. Gute Nacht, bis morgen. Tschüss.